Auch die bürgerliche Gesellschaft würde viel mehr Ruhe und Sicherheit gewinnen, wenn auf den Akademien und Universitäten und in den Schulen eine gesündere und dem kirchlichen Glauben mehr entsprechende Lehre vorgetragen würde, wie sie die Werke des heiligen Thomas von Aquin enthalten. Wir mahnen dringend euch alle, ehrwürdige Brüder, zum Wachstume aller Wissenschaften die goldene Weisheit des heiligen Thomas wieder einzuführen und so weit als möglich zu verbreiten. Diese Kundgebung bildete, wie wir gesehen haben, für den Jesuitenorden den äußeren Anlass, das alte Ordensgesetz über die Bewahrung des Thomasgeistes in Philosophie und Theologie in verschärfter Form aufs Neue zu verkünden. Aber noch mehr: Enzyklika des Papstes und Kongregationsbeschluss des Ordens bilden ein Ganzes, haben ein und denselben Ursprung, den Jesuitenorden. Denn Verfasser der Enzyklika Aeterni Patris ist der deutsche Jesuit Josef Kleutgen. So erzählte mir, als der Provinzial der deutschen Ordensprovinz war, der Jesuit Meschler, ein gewichtiger Beweis nicht nur für die feste Verankerung der jesuitischen Theologie in der Summa des mittelalterlichen Mönches, sondern auch für die stille, aber gewaltige Macht, die der Jesuitenorden über das Papsttum ausübt. Er schreibt an alle Patriarchen, Primaten, Erzbischöfe und Bischöfe der katholischen Welt, die in Gnade und Gemeinschaft mit dem apostolischen Stuhle stehen, der ständige Kopf aller päpstlichen Enzykliken. Er weist den katholisch-theologischen Studien aller Länder die Bahnen an, die sie zu wandeln haben. Er ist somit das große Hemmnis für zeitgemäße Weiterentwicklung katholischen Denkens. Und zweifellos ist die Enzyklika über die Erneuerung der Philosophie und Theologie nach den Grundsätzen und Lehren des Thomas von Aquin nicht die einzige, die den Papst zum Unterzeichner und den Jesuitenorden zum Verfasser hat. Wenn ich dem Jesuitenorden das starre Festhalten an aristotelischer Philosophie und thomistischer Theologie zum Vorwurfe mache, so will ich dadurch in keiner Weise die Geistesgröße eines Aristoteles und Thomas von Aquin herabsetzen. Beide ragen hoch empor, der heidnische Grieche höher noch als der christliche Mönch, unter den Geistesheroen aller Zeiten. Beide waren schöpferische Genies, denen der menschliche Geist als Anregung und Vertiefung viel verdankt. Und so eng das Gebiet auch war, das Thomas von Aquin bearbeitete, er war ultramontan katholischer Theologe im engsten Sinne. Auf diesem Gebiete hat er Schachte gegraben und Höhen aufgetürmt, die vom Standpunkt der metaphysisch ultramontaner Spekulation aus betrachtet bewundernswert sind. Aber um die individuelle Größe des Stagiriten und Aquinaten handelt es sich hier nicht, sondern darum, dass ein geistig und wissenschaftlich lebendig sein wollender Organismus, der Jesuitenorden, seinen Geist und seine Wissenschaft immer noch schöpft aus Quellen, die vor Jahrhunderten, ja vor Jahrtausenden flossen, und dass er durch diesen rückwärtsgerichteten Sinn der Fortentwicklung sich feindselig zeigt und das Beschreiten neuer Bahnen schroff ablehnt. Freilich, der Orden hat eine gute Entschuldigung. Er ist ultramontan. Und deshalb ist Fortschritt in der Erkenntnis für ihn unmöglich. Ebenso unmöglich wie auch für die große ultramontanisierte katholische Kirche, deren Teil er ist. Aber wenn das est ut est aut non est für den Jesuitenorden selbst und von seinem Standpunkt aus auch alles erklärt und alles entschuldigt, die nicht-jesuitische, nicht-ultramontane Welt kann die Entschuldigung bei objektiver Beurteilung des Ordens nicht gelten lassen. Sie muss sagen, für dich und deine Existenz sind deine Grundsätze zwar notwendig, aber in sich sind sie rückständig und enthalten die Leugnung wissenschaftlichen Lebens. Schon zuvor habe ich hervorgehoben, welchen Wert der Orden für seinen philosophisch-theologischen Schulbetrieb auf die scholastisch-syllogistische Form legt. Und mit Recht, denn diese Form ist mehr als Form. Sie ist das sinnfällige Bild des Geistes, der die jesuitischen Studien beherrscht. Die 13. Regel des Lehrers der Philosophie aus der Studienordnung, und zwar aus der neuen, vom Jahre 1832 lautet: Schon vom Beginne der Logik an sollen die jungen Leute, die Scholastiker, so angeleitet werden, dass sie sich beim Disputieren über nichts mehr schämen als darüber, dass sie von der syllogistischen Form abgewichen sind, und der Lehrer verlange nichts nachdrücklicher von ihnen als die Innehaltung der Disputationsgesetze und den vorgeschriebenen Wechsel zwischen Angriff und Verteidigung. Unfruchtbarkeit, Mangel an Vorwärtsbewegung, die der Scholastik von ihrem Entstehen an bis heute anhaften, sind nicht so sehr in der Starrheit des kirchlichen Dogmas begründet. Die seit fast 1000 Jahren definierten Glaubenssätze, die Dogmata, sind an 5 Fingern zu zählen, als vielmehr in der starren, formalistisch-syllogistischen Bearbeitung, welche kirchliche Philosophie und Theologie in den scholastischen Schulen erfahren. In dieser hermetisch verschlossenen, den Modergeruch von Jahrhunderten bergenden Form fehlen für Leben die ersten Voraussetzungen, Luft und Licht. Ist es nicht eine bemerkenswerte, das Verdammungsurteil dieses Formalismus in sich schließende Tatsache, dass alle Weiterentwicklung philosophischen und theologischen Denkens sich außerhalb der syllogistischen Form vollzogen hat und vollzieht? Innerhalb des ehernen scholastischen Gehäuses drehen sich, von Syllogismen mechanisch gestoßen, die uralten versteinerten Distinktionen auf der Spitzenspindel des Concedo, Transeat, Nego, Substinguo. Der Strom des Lebens flutet an dem Gehäuse vorüber. Für die scholastisch-syllogistischen Disputationen gilt voll der mephistophelische Ausspruch: Denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.